Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 474 Androkalypse Now. Thema heute Harmonie OS wurde vorgestellt. Das ist schwierig auch zu sprechen, habe ich das Gefühl. Your Way bereitet den Exit vor, ja. Exit mit A geschrieben. Your Way Mate 30 wird auch noch in dem Zusammenhang ein Thema sein. Und die Smart Replies von dem Google Assistant, die ich sehr kritisch sehe. Dann jede Menge News und in der Community war auch jede Menge los. Und die App der Woche, diesmal ein Game wieder. Yay. So. Harmonie OS wurde vorgestellt und das entsprach genau den Erwartungen, die ich hier auch hatte. Ich habe es ja schon im Vorfeld gesagt, auch als Your Way noch gesagt hatte, nein, dieses Hongmeng, ja, wird nie für Smartphones kommen. Es ist für andere Geräte. Aber man konnte sich natürlich an einer Hand abzählen, dass das eben auch eine Vorbereitung ist, notfalls dann eben abzuspringen. Drohungen gibt es ja immer wieder aus der Reihe der Amerikaner. Von daher bleibt es natürlich ungewiss, ob Huawei nicht dann irgendwann auch von sich selbst sagen wird, so jetzt springen wir ab und machen nur noch unser eigenes OS. Man sieht es jedoch deutlich hier bei der Vorstellung von Harmony OS, denn da kam auch jetzt ganz klar raus, es wurde auch gesagt, dass dieses Gerät auch auf Android-Smartphones lauffähig ist. Diese Erklärung, wie das dann funktioniert, das halte ich für sehr, wie soll man das sagen? Vielleicht komme ich in der Community da nochmal genau drauf, etwas schwammig, ja. Im Prinzip ist es folgendes Szenario. Also Harmony OS wird eingesetzt werden bei IoTs, das heißt also kleinen Geräten. Auch bei dem TV-Gerät wird dieses Harmony OS, das auch unter Hongmeng bekannt ist, eben in China. Ganz klar, Hongmeng kann man nicht nennen außerhalb von China. Das ist ein komischer Name, deswegen heißt es dort in Harmony OS. Damit sind aber auch alle Spekulationen jetzt endlich mal rum. Das neue OS von Huawei heißt Harmony OS. So. Dieses Gerät, so wurde klar gesagt, ist lauffähig auf Smartphones. Die ersten Smart Screen Products, ja, werden später im Jahr vorgestellt werden und damit haben wir definitiv ein Szenario, was ich eben vorhergesagt habe, nämlich dass Huawei den Exit vorbereitet. Das bedeutet also, sie machen sich bereit, so dass sie jederzeit von Android, von dem Google Android zu dem Harmony OS, was ich auch gerne als Huawei Android bezeichne, ja. Denn es ist klar, dass diese Plattform Android kompatibel sein wird, allerdings vollkommen unabhängig von Google Android laufen wird. Und somit haben wir im Prinzip nichts anderes, auch wenn das so schön verpackt wird und schön drumherum geredet wird, ist nichts anderes als das Fire OS von Amazon. Und ich glaube, mehr braucht man dann in die Richtung auch nichts mehr zu sagen, dürfte eigentlich alles klar sein. So, Huawei will offenbar nicht einfach so ohne Not von dem herkömmlichen Android mit Play Store Zugang und so weiter wechseln, was ja auch verständlich ist, und deswegen werden sie weiterhin, wie sie auch das angekündigt haben und gesagt haben, weiterhin normales Android OS anbieten, vorerst jedenfalls. Sie haben ja nie gesagt, dass es für ewig machen werden, sondern nur die momentane Generation und die aktuell neuen Geräte, die rauskommen. Ja, die werden also das normale Android OS haben. Wie sich das dann entwickelt, wird sich zeigen. Es gibt bereits Gerüchte, dass das Huawei Mate 30 Lite, so berichtet Gizmo China auch, eben unter Harmony OS laufen wird. Und damit könnte das erste Gerät sein, was eben mit diesem Harmony OS ausgeliefert wird. Das darf man nicht verwechseln mit dem P30, sondern das Mate 30 wird, da komme ich auch später noch dazu, später im Jahr vorgestellt werden. So lange dauert es eigentlich gar nicht mehr. Und hier ist dieses Lite die kleinste Variante davon. Und da wird wohl wie üblich 6 GB RAM als Minimum, 128 GB Speicher, 8 GB RAM und 256 GB Speicher als größte Version geben. Mit einem Kirin 810 Octa-Core Prozessor, also der in Anführungszeichen kleine Prozessor. So wird es also bei diesem wohl aussehen. Wobei ich bin mir auch da noch nicht ganz so sicher, ob da nicht doch die 900er Prozessorreihe drin ist, aber so wird es auf jeden Fall momentan, es besagt die Gerüchteküche. Später kommt dann noch das Huawei Mate 30, aber da habe ich auch noch was dazu zu sagen. So, und damit könnte es beginnen. Auf jeden Fall ist klar, also wenn dass es so weitergeht mit diesen Drohungen und Erpressungen aus den USA hinsichtlich Huawei, dann wird das eher früher als später kommen, ja, dieses Harmony OS. Wenn hier die Geschäfte relativ normal weiterlaufen mit den amerikanischen Firmen, wie eben Google und so weiter, dann kann es sein, dass es nie groß eingeführt werden wird. Ja, dann können die Amis das von mir aus wieder als Erfolg feiern, so wie sie auch gedacht haben. Sie hätten Samsung in die Knie gezwungen, weil sie ja doch Tizen nicht genutzt haben. Ne? Tizen läuft, auch Samsung kann jederzeit einen Sprung machen zu Tizen oder Tizen. Kein Problem, die haben halt das Eisen im Feuer und genauso wird eben jetzt auch Huawei verfahren. Die werden sich einfach ein separates System halten, auf das jederzeit gewechselt werden kann. Die Entwickler werden massiv gelockt, die Programme auch im Huawei, in der Huawei App Gallery, also das ist der App Store quasi von Huawei, zu veröffentlichen. Und ich sehe auch in letzter Zeit, dass sich da sehr viel tut. Es immer mehr Apps tauchen auf hier drin. Und wenn eben hier Huawei weiter so lockt, dann denke ich, werden da auch ganz schnell immer mehr Apps zur Verfügung stehen. Huawei hat Kohle und die können da auch gute Angebote machen. Hier dieses die App der Woche von letzte Woche. Da konnte man, wenn man das über den Huawei Store installiert, hat man jede Menge Extras bekommen im Wert von insgesamt 9 Euro. Das habe ich ja auch gesagt. Aber nur, wenn man es über die App Gallery installiert. Ja, gar nicht so schlecht. Also man kann da sicherlich einiges bewerkstelligen und ich möchte auch nur darauf hinweisen, dass es auch App Stores in China gibt, die auch ohne Erlaubnis oder ohne Zutun der Entwickler die freien Android-Apps anbieten in dem eigenen Store und fertig. Rechtlich wird man da nicht sehr viel machen können, zumindest die frei verfügbaren, die kostenlosen Programme. Und das wissen wohl auch die App-Entwickler, außerdem ist natürlich auch juristisch nicht greifbar, ob so ein Store dann allerdings ein internationales Modell sein könnte, weiß ich nicht, weil da gelten ja auch andere Regeln. Aber es gibt ja auch Aptoid beispielsweise, schon seit geraumer Zeit, und die machen das ebenso, dass einfach auch quasi die Apps gespiegelt werden. Ja. Wie gesagt, was frei verfügbar ist, ist eigentlich auch etwas unklar, wie das dann gehandhabt wird. Und dann wird halt eben diese graue Zone ausgenutzt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass Huawei dann auch hingeht und einfach die wichtigsten Apps spiegelt. Ja, fertig. Ganz einfach. Ja, da haben sie sich den Falschen ausgesucht. Ganz klar, ist ein bisschen größer als ZTE, die ja vorher schon angegriffen haben, die Amerikaner. Die ZTE musste dann tatsächlich Konkurs anmelden, wurden dann wieder von einem amerikanischen Investor gerettet. Das ist schon kurios. Das ist schon ziemlich heftig, ne? Da macht eine Regierung, macht eine durch Sanktionen eine Firma kaputt in einem anderen Land, in einem fremden Land, und dann kauft ein Investor aus dem Angreiferland, ja, kauft dann quasi die Firma durch Investitionen auf, und dann werden die Sanktionen wieder aufgehoben. Ich möchte ja nur mal darauf hinweisen, dass das etwas seltsam ist. Ja. Naja. Okay, wie auch immer. Smart Replies, um jetzt zum anderen Thema zu kommen. Eigentlich ist das so ein Feature, da hätte ich noch vor 2 Jahren vielleicht gejubelt und hätte gesagt, ja, Wahnsinn, cool, irre, so muss das sein. Jetzt kann der Assistant auch zugreifen auf die Nachrichten von anderen Chatprogrammen, und ich kann damit auch Nachrichten verschicken. Problem ist ja, was bietet Google momentan an als Nachrichten? Stimmt, SMS, mehr nicht. So, dann kann man bisher auch nur SMS verschicken über den Assistant. Und das wird sich eben ändern. Ihr habt WhatsApp drauf, oder was weiß ich, irgendwie andere Sachen, ja, andere Messenger, und wollt den nutzen über den Assistant? Geht. Antworten über den Assistant, Nachrichten kommen rein über den Assistant und so weiter und so weiter. Und das ist doch schön, oder? Das ist doch schön. Ja, bis zu dem Punkt, als man realisiert, dass da diese ganze Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und die ganzen super Vorsichtsmaßnahmen, zum Beispiel bei Telegram, wird ja auch unterstützt, Telegram, ja, wo man dann gesagt, ja, das super sichere Messenger überhaupt, ne, Line, Telegram, WhatsApp, oh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Wahnsinn, ja, cool, damit sind wir sicher. Und bis man dann realisiert, ja, Moment mal, aber wenn doch die Nachrichten, ja, über den Assistant laufen, dann läuft ja die entschlüsselte Nachricht darüber. Und wenn man was verschickt, dann muss das ja auch über Google, ne, verschickt werden, sozusagen. Richtig. Damit wird die gesamte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausgehebelt. Ja. Dass das noch nicht so für so einen Aufschrei gesorgt hat, ist mir noch nicht ganz so also begreiflich. Ich höre da nichts davon, bis jetzt jedenfalls. Also normalerweise bin ich ja hinsichtlich Google überhaupt nicht so skeptisch, aber hier war die erste Reaktion, ja toll. Das heißt, diese ganzen Sorgen, die ich mir mache über einen sicherer Messenger, ist jetzt dahin. Und genau das ist eine schwierige Sache. Also ich bin da extrem skeptisch, und ich kann mir zwar vorstellen, dass man sich dort auch schützen kann, man wird mal sehen, wie das dann wird unter Android Q, aber wenn man die Notifications, also quasi nicht freigibt für den Google Assistant, dann sollten die eigentlich auch damit nicht gelesen werden, hoffe ich jedenfalls. Ja. Das heißt, dann reagiert der Assistant da nicht drauf und zieht auch hoffentlich die Daten nicht ab. Intention kann da durchaus hinten dran sein, dass in den USA wie auch in Europa ja immer wieder Stimmen aus der Politik laut werden, die sagen, es muss den Behörden ermöglicht werden, auf die Daten Zugriff zu nehmen, auf diese Nachrichten. Und das wäre ja ein quasi ein Zugriff von Herstellerlevel aus. Ja. Dann bräuchten sich die entsprechenden Leute keinen Gedanken mehr zu machen über die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp oder Telegram oder sonst irgendwas, weil die Nachrichten ja durchaus über den Assistant abgezogen werden können. Ja. Ja, ich weiß, das ist natürlich wieder so eine Frage, wird es gemacht, ist es sinnvoll? Ja, klar, ich meine, spätestens wenn es hart auf hart kommt, wird es gemacht werden, das ist ganz klar, aber die Sache ist, grundsätzlich, wenn ich einen sicheren Messenger habe, dann ist es doch sinnlos, wenn dann eine App, nichts anderes ist ja der Assistant, zwischendrin hängt, ja, der dann quasi die unverschlüsselten Messages wieder verarbeitet. Dann kann ich mir das mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch komplett schenken. Ja, was soll's. Schon sehr, sehr komisch und ja, die generelle Sache mit diesem Assistant wirft sowieso immer mehr Fragen auf. Google hat da noch was angekündigt, was ich auch sehr seltsam finde. Und zwar, dass Benachrichtigungen, also Erinnerungen, nicht Benachrichtigungen, Erinnerungen, ja, und damit komme ich jetzt zu den News hier fließend über, ja, jetzt Erinnerungen in den Assistant zwingt. Das heißt, erinnern lassen kann man sich nur noch über den Google Assistant. Alle Reminders laufen über den Google Assistant jetzt. Auch das ist sehr verstörend, würde ich sagen, wenn man genauer darüber nachdenkt. Also da ist schon fast eine, so eine Reflexreaktion wird da ausgelöst bei mir, zu sagen, ja, Moment, also den Assistant werde ich jetzt aber nicht benutzen, erst recht nicht, ich lasse mich nicht zwingen. Ja. Ja. Gut, ich meine, ich habe den Assistant in der letzten Zeit, seit ich das Honor habe, auch komplett zurückgefahren, ja. Ganz einfach deswegen, weil ich erwarte, dass in den nächsten Jahren Huawei also quasi sich verabschiedet von Google und da möchte ich mich gar nicht mehr weiter an Google-Dienste gewöhnen und damit abhängig machen, sondern lieber gucken, dass ich auf unabhängige Sachen setze. Ne? Und der Assistant ist eigentlich deaktiviert bei mir. Was heißt eigentlich, er ist deaktiviert bei mir im Handy. Das Einzige, was ich daheim noch habe, ist ein Google Home. Der wird aber, oder kriegt durch die vier Google, durch die vier Amazon Echos Konkurrenz, sodass der quasi überhaupt nicht mehr genutzt wird. Nur hin und wieder schaltet er sich mal aus Versehen ein. Ja, ich immer wieder mal sehe. Aber das sind also so Fehlaktivierungen, ne, wenn man was sagt, wo so ähnlich klingt, ne, wie dieses, ja, ne. Gut, aber das ist eine schwierige Geschichte. Ganz übrigens kann ich mich auch mit dem Amazon Echo nicht vom Assistant abkoppeln, ja, denn beispielsweise für die Kalenderverwaltung, ja, bleibt mir nur Microsoft und Google. Ja, natürlich, dann noch lieber Google. Also, und das heißt, dann werden zum Beispiel die Termine auch wieder in den Google-Kalender in die Cloud quasi geladen. Also so ganz abkoppeln könnte ich mich nicht. Aber immerhin so, dass ich eben das Smartphone nutzen kann ohne Google-Dienste. Ja, so sieht's aus. Ja, mir gefällt die Situation natürlich auch nicht insgesamt. Ich war ja, ich habe ja den Assistant massiv genutzt. Nur das verhagelt einem hier den Spaß, wenn man sowas sieht, dass man jetzt zwangsweise den Assistant nutzen soll. Oder dass auf einmal dann Nachrichten von Third-Party-Apps über den Assistant geroutet werden. Das ist schon ein bisschen komisch und naja. Square Enix schaltet Star Ocean Anamnesis Server. Aber ich habe gewusst, dass ich bei diesem Namen stolper. Ja, das ist wirklich ein komischer Name. Dieses Online-Game hat eigentlich sich großer Beliebtheit erfreut. Eins der Square Enix Games, die durchaus für gute Wertungen gesorgt haben. Ja, zumindest wenn man hier diesen diesen Eintragungen bei im Play Store folgen kann. Also gar nicht so schlecht. Nur hat es offenbar nicht die Erwartungen von Square Enix erfüllt und ist somit jetzt oder wird somit jetzt abgeschaltet. Schon seit einiger Zeit kann man nichts mehr im Store kaufen und ab dem 5. November ist das Spiel dann am Ende, ja, beziehungsweise 6. November UTC. Damit war es das dann und erstmal ersatzlos gestrichen. Angeblich soll man auf Twitter den Star Oceans Account weiterverfolgen, um zu sehen, wie es denn weitergeht. Ob vielleicht gibt es ja ein neues Game oder so. Das ist aber auch ein schlechtes Zeichen, zumindest für die Leute, die gesagt haben, ach, ich finde dieses Pay-to-Play oder, nein, wie nennt sich das? Ja, In-Game-App-Purchases, ja, gar nicht so schlecht. Das heißt, ein kostenloses Spiel zum Herunterladen und dann eben In-Game-Items kaufen mit Geld. Da hat ja Square Enix zwei Modelle laufen. Einmal eben dieses Modell, was viele andere auch haben. Aber die haben noch Spiele, da zahlt man eben den Vollpreis und kann das Spiel dann auch voll nutzen, ohne weitere Ausgaben. Und jetzt wird hier dieses Free-to-Play, genau, so heißt es richtig, Genre wird dann hier wohl in Misskredit gebracht werden bei Square Enix, denn offenbar sind die der Meinung, das funktioniert so nicht so gut. Ja? Die wollen da mehr haben. Und vielleicht kommt ja bald wieder ein Star Ocean, die Fortsetzung von Anamnesis und das ist dann eben vielleicht ein Vollpreisspiel ohne In-App-Purchases, genau. Samsung Galaxy Note 10 wirft ganz schön Ballast ab. Das Note 10 ist jetzt vorgestellt worden, die technischen Daten habe ich euch ja alle schon gesagt, da ist auch nichts groß anders, als es erwartet wurde. Tja, genau. dennoch, eins muss ich sagen. Ich habe ja zuerst gesagt, optisch gähnen und so weiter und so weiter, aber ich muss sagen, wenn ich mir so das Blaue angucke, das sieht doch ganz schön aus. Diese komplett abgerundeten Seiten bilden dann von unten so eine ovale Form, möchte ich fast sagen. Ja, so eine länglich gezogene ovale Form. Und durch dieses Blau wirkt es richtig toll. Auch das Metall unten ist so bläulich. Und dazu noch der blaue S-Pen. Ehrlich gesagt, das ist ein wunderschönes Handy, optisch gesehen. Finde ich richtig cool. Ja, also da muss ich mich revidieren. Nicht alle Versionen von dem Galaxy Note 10 sind langweilig. Ja. Das Galaxy S10 Plus haben wir ja schon gesehen, logischerweise. Aber das Note 10 ist damit natürlich nicht zu vergleichen, so wie man es eben von der Note-Reihe gewohnt ist. Das Note 10, heißt es jetzt Plus oder Pro, weiß ich gar nicht, ich glaube Plus, hat dann auch noch mehr Power. Und damit kann man dann auch vernünftig was anfangen, selbst mit der Bloatware von Samsung drauf. Ja. Also, richtig schön. Aber was wurde da anders jetzt noch gemacht, weil ich gesagt habe, mit den Altlasten? Ja, es ist so, Samsung hat ja so eine Firmenphilosophie gehabt, immer mehr dazu packen, aber nie irgendwas weglassen. Also es kommt immer mehr dazu und immer mehr dazu und immer mehr dazu. Somit haben wir dann so eine richtige Ansammlung gehabt, ja, von Sachen, die eigentlich niemand mehr braucht. Ja, und vernünftigen Dingen, Neuigkeiten, die eben eingeführt wurden, wo man sagt, ah, nicht schlecht, ja. Also das ist schon ein bisschen komisch gewesen, aber hat auch seine Fans gehabt, ja. Diese Philosophie von Samsung, einfach dazu addieren Funktionen, war für viele auch interessant, weil ja, man hatte sowas eben gehabt und dann ging das. So ist es zum Beispiel auch gewesen mit dem 3,5 mm Klinkensteckeranschluss. Jetzt dreimal dürft ihr raten, was beim Note 10 nicht mehr vorhanden ist. Genau, ein 3,5 mm Klinkensteckeranschluss. Ja, sie haben ihn weggemacht. Und das, obwohl noch letztes Jahr die große Werbekampagne war, ja, wo sie sich über Apple lustig gemacht haben, weil Apple ja seine 3,5 mm Klinkensteckeranschlüsse wegmacht, ja, am iPhone. Und ja, und was macht jetzt Samsung? Ja, dasselbe, ne? Naja, also da ist zumindest mal da moralisch ein großes Fragezeichen zu setzen. Aber es werden auch weiter einiges gemacht, ja, oder einiges entfernt. Die Software soll auch als nächstes optimiert werden. Bin ich auch mal gespannt, ja, ob da schon beim Note 10 von Anfang an das zu sehen ist, weiß ich nicht genau, ja. Es sind noch kleine, also andere Sachen, die eben zum Beispiel rausgeflogen sind. Da ist es zum Beispiel, dass die 1080p Auflösung jetzt angesiedelt wird, ja. 1080p, also beim Note 10, statt eben diese Quad HD 1440p Auflösung. Das ist nämlich immer eine Bremse gewesen für Entwicklung. Die Displays stehen da natürlich nicht so zur Verfügung, auch nicht, wenn man die im eigenen Haus produzieren lässt, ja. Wie man das gerne hätte, und ständig musste dann eben vieles, ja, revidiert werden, umgebaut werden oder auch verzögert werden, weil eben dieses Quad HD plus 1440p Display verbaut werden muss, statt dem Standard 1080p. Ja, und jetzt ist es mal so langsam durch, dass auch bei einem 6 oder 7 Zoll Display fast, ja, eben 1080p mehr als ausreichend ist, ja, weil, ja, 1080p hat man an seinen 55 Zoll Fernsehern, so ist es nun mal, braucht man es nicht an, zumindest keine größere Auflösung auf dem Smartphone, ja. Das braucht nur Power, das braucht nur Rechenleistung, das verbraucht Akku, ja, und bringt effektiv nichts. Ja. Das ist wie mit einem 300 PS Auto, mit dem man ständig im Stau steht. Das bringt nichts. Ja. Guter Vergleich wieder, gell? Ja, und somit räumt hier Samsung eben auf. Ich lasse den Artikel mal verlinkt, da könnt ihr noch weiter mal was lesen hier. Es sind noch ein paar andere Kleinigkeiten weggefallen. Das OnePlus-Werbegesicht Robert Downey Jr. hat sich der Lächerlichkeit preisgegeben und auch gleich OnePlus mit dazu. Was ist passiert? Dieser besagte Robert Downey Jr. ist das Aushängeschild, die Werbekampagne schlechthin für OnePlus. Und man hat ihn tatsächlich erwischt, dass er eine Promotion-Nachricht geschickt hat, OnePlus 7 Pro, und die kam von einem Huawei P30 Pro. So sieht's aus. Also Das bedeutet, er nutzt ein oder zumindest sein Assistent oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, ein Huawei P30 Pro, um die Werbekampagne für das OnePlus 7 zu machen. Das ist mal wieder ein klassischer Schuss. Ne? Warum dann nicht gleich mit dem richtigen Teil? Also ist schon wirklich heftig, aber er hat dafür auch sehr viel einstecken müssen im Internet. Ja, natürlich bleibt das nicht ungestraft. Vor allem nicht bei den Social-Media-Kanälen. Und er hat dann auch gesagt, hoffentlich war es jedenfalls nur spaßeshalber, ja, dass er wohl seinen Assistenten durch den Google Assistant ersetzen will oder sowas. Ja. Nicht so schlimm, ne? Naja. Ob der dann allerdings besser ist, weiß ich nicht genau. Da schickt das Teil dann vom Pixel. Oder so. Ja, genau. Gut, Google Trips ist abgeschaltet. Oh. Also Square Enix schaltet Star Ocean ab und Google schaltet Google Trips ab. So ist es. Ja. Ist nun mal so, kann man nichts machen. War ja abzusehen, war lang genug angekündigt. Von daher nicht heulen, nach vorne gucken. Auch wenn es natürlich für die Leute, die das intensiv genutzt haben, auch sehr, sehr nervig ist. Da gibt es gar nichts dran zu deuteln. Aber es gibt schon Alternativen von anderen Anbietern. Und boah, ich glaube, mittlerweile kann man es auch verschmerzen. Und es wird wohl auch die Web-Oberfläche hier einige Leute auffangen können. Google Trips als Web-Version sozusagen. Der neue Exynos 9825 Prozessor, so nach dem Galaxy Note 10 Launch oder kurz vor dem Galaxy Note 10 Launch wurde hier dieser Exynos 9825 offiziell gemacht. 7 Nanometer Technologie, die Technologie wird immer kleiner, irgendwann ist sie ganz weg. Ich weiß, das ist irgend so ein berühmtes Zitat aus dem Computer. Die Computer werden immer kleiner, irgendwann sind sie ganz weg. im Prinzip hat der Mann ja sogar recht gehabt. Ja, die Smartphones, die ja immer kleiner geworden sind, haben ja die Computer jetzt mittlerweile schon verdrängt. Man kann natürlich argumentieren, das sind auch Computer, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, zack, das 9825. Ich bin ja so, ich mag ja schon diese Exynos-Prozessoren, ja. Die zeigen auch zusammen mit diesen Huawei Kirin-Prozessoren den Snapdragon regelmäßig, wo es lang geht. Ja. Und da bin ich also immer froh drum, dass Samsung hier seine eigene Prozessorreihe hat und dass die auch in Europa herauskommen. Die Snapdragon kommen klassischerweise in den USA raus, ne? Die armen Würstchen dort. Was weiß ich, das ist wahrscheinlich irgendwelche lizenzrechtlichen Sachen. Ne? Aber ist, auf jeden Fall ist es eine schöne Sache und das dürfte auch wieder für sehr gute Benchmarks sorgen. Ne? Dieser Exynos-Prozessor wie immer. Und nun ja, gucken wir mal. Beim 9810 hatten die ja so ein kleines bisschen daneben gehauen. Das war nicht ganz so wie gewohnt. Normalerweise waren die immer weiter vorne. Aber der 9810 war dann auf einmal knapp hinter dem Snapdragon. Ja. Das sollte sich jetzt aber beim 9825 wieder ändern, sodass der wieder hier kräftig vorbeizieht. Und da mehr Leistung bringen wird, hoffentlich. Xiaomi macht mit einem 108-Megapixel-Sensor gerade die Leute sehr, sehr neugierig, mit einer Auflösung von 12.032 mal 9.024. Wow. Wow. 100-Megapixel-Ultra-Clear-Kamera. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Genauer gesagt 108 Megapixel. Aber die 8 Megapixel sind ja schon, ne? Das ist schon Portokasse. Damit wird natürlich Xiaomi den Thron, was die Auflösung betrifft, besteigen. Trotzdem hat das nicht grundsätzlich was mit der Qualität oder über die Qualität auszusagen, da muss viel stimmen, dass es hier funktioniert. Interessanterweise ist der 108-Megapixel-Sensor von Samsung. Ja? Die hatten aber noch keine Andeutung gemacht, dass sie den irgendwie verbauen wollen. Warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auch hier kann man gespannt sein, wie sich das entwickeln wird hier mit diesem Sensor und wie dann letztendlich die Bildergebnisse dann auch aussehen werden. Wie gesagt, so einfach ist das leider nicht mehr. Ja, man sieht oftmals, wie Bilder, wenn es nicht gerade ein Huawei oder ein Honor-Gerät ist, Bilder mit hoher Auflösung dann schlechter sind als die Bilder mit niedrigerer Auflösung. Ja, keine Ahnung. Aber ich denke mal oder ich hoffe mal, dass Xiaomi hier genau aufgepasst hat. So ein bisschen Skepsis ist nur angesagt, weil Xiaomi ja normalerweise vom Preis her relativ günstig ist, 108-Megapixel-Sensor, aber schon mal generell relativ teuer sein wird. Was bleibt da noch übrig für alles Weitere, vor allem für die Arbeit, die eben investiert werden muss, um eine vernünftige Kamerasoftware zu machen oder eine Verarbeitungssoftware, die im Hintergrund dieses pixelreiche Bild abarbeitet, meine Güte. Und das werden wir dann alles sehen. Also, aber auf jeden Fall allein schon die Zahl und die Auflösung ist schon sehr, sehr faszinierend. Die AR, die Augmented Reality Wegebeschreibung in Google Maps ist jetzt weitreichend verfügbar. Die meisten dürften es schon haben. Das ist eine schöne Geschichte, allerdings hatte ich mir da persönlich auch mehr erhofft. Den Fuchs konnte ich auch noch nicht zum Leben erwecken, der war wohl nur in der Demo-Version dabei, das war das, was mich am meisten interessiert hat. Okay, aber was ist das, wenn ihr euch also eine Wegbeschreibung für zu Fuß hier geben lasst, dann könnt ihr jetzt mit Augmented Reality quasi den Weg einblenden lassen. Dann wird auf dem echten Bild quasi drauf projiziert, wo ihr zum Beispiel hingehen müsst. Also nicht nur auf der Karte, sondern tatsächlich in die Realität wird es projiziert, über die Kamera vom Smartphone sozusagen. Ne? Und ihr könnt es dann so sehen. Wie gesagt, der Fuchs, der euch den Weg weist, den konnte ich noch nicht entdecken. Ich habe das schon in der Beta-Version hier genutzt zum Test, hab's einmal benutzt, aber also für eine Wanderung kann man nicht sagen, für einen Rundgang in einer Stadt, aber ich muss sagen, das Problem war vor allem eben die Display-Helligkeit, so wie das hier in der Demo aussieht, ist es natürlich nicht, weil wenn hier ein starker Sonneneinstrahlung kommt, ja, dann seht ihr eben auch nicht mehr so gut auf dem Display. Zusätzlich der Akkuverbrauch hat es klar gemacht, also wenn ich hier so einen Rundgang in der Stadt machen würde, dann muss ich mich schon beeilen, weil ein paar Stunden und der Akku ist leer bei den meisten Smartphones. Das ist auch nicht ganz so prickelnd. Ja. Oh, aber es ist schon eine gute Sache, wenn man kurzfristig mal jetzt nicht mehr weiß, wo es hingeht und will sich kurz umgucken und dann kriegt man auch gezeigt, wo muss man denn jetzt wirklich genau langlaufen. Ja. Für eine Dauernavigation ist es sicherlich wenig geeignet. Aber nun gut. Ich glaube, da ist es immer noch das Effektivste, ohne Bild per Kopfhörer die Richtung gesagt zu bekommen. Das ist immer noch da wohl das Beste. Ist auch nicht so auffällig. Pokémon Masters, der Guide. Ich lasse hier einen schönen Link stehen, wie man Pokémon Masters startet. Möglicherweise, wenn ihr diese Folge hört, könnte es schon online sein für euch? Ja, müsst ihr im Play Store gehen. Pokémon Masters, das neue Pokémon-Game, ist in aller Munde momentan. Und das ist auch recht umfangreich zum Spielen. Also, mich erinnert so ein klein wenig an eine richtig geniale Version von den Spielen, die es auf dem Game Boy gab, beziehungsweise auf dem Nintendo DS. Aber nur so am Rande ist es jedenfalls ein echtes Pokémon-Game und damit auch verbunden viele, viele, viele Möglichkeiten, was ihr tun könnt und wie ihr es tun könnt. Deswegen lasse ich das hier mal verlinkt. Da könnt ihr mal zumindest einen Einstieg bekommen in Pokémon Masters, um zu sehen, was euch dann da erwartet. Wo bleibt Alexa Guard in Deutschland? Tja, das ist die Frage. Amazon Echo ist ja ein unverzichtbares Tool bei mir geworden. Nur eine Funktion, die mal wieder die amerikanischen Kollegen durchaus schon haben, aber hier einfach nicht kommt, einfach nicht gestartet wird, ist mir unbegreiflich, warum. So viel Funktion wird durch diese, so viel lokale Anpassung wird durch diese Funktion nicht brauchen. Alexa Guard. Was ist Alexa Guard? Das ist quasi eine kostenlose Alarmanlage für euer Zuhause und zwar einfach nur mit eurem Amazon Echo Gerät. Ja. Man kann einfach, wenn man sich verabschiedet, ja, sagt dann, ich gehe, na, zack, dann schaltet sich der Guard scharf und sobald er dann laute Geräusche wie zum Beispiel Glas klirren oder ähnliches hört, ja, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, dass in eurer Wohnung irgendetwas vor sich geht. Ihr könnt auch eine Aufzeichnung dann anhören, ja, beispielsweise. Auf jeden Fall wird man alarmiert und kann dann entsprechend selbst reagieren, beispielsweise die Polizei anrufen oder nach Hause gehen, ja, mit dem Knüppel in der Hand, keine Ahnung, wird eher für die erste Variante sein. Und somit hat man einen echten, tollen Mehrwert von jedem Amazon Echo. Das finde ich einfach genial und es ist mir unbegreiflich, warum das wieder in Europa nicht funktioniert. Übrigens ist auch noch so, dass falls ihr noch ein Sicherungssystem habt, kann das auch scharf geschaltet werden, also ein separates Alarmsystem oder auch das sogenannte Away Lightning. Wenn dieser Modus eingeschaltet wird, dann wird auch nach euren Gewohnheiten das Licht an ausgeschaltet. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr regelmäßig um 7 Uhr heimkommt und macht dann erstmal im Wohnzimmer das Licht an, ja, bis 11 Uhr oder sowas, ne, dann wird das eben tatsächlich Echo machen. Ja, wird dann, auch wenn ihr gar nicht da seid, in diesem Modus dann automatisch um die Uhrzeit das Licht anschalten, um 11 Uhr wieder ausschalten, so dass es aussieht, als ob ihr daheim seid. Ja. Auch das ist eine faszinierende Geschichte. Es gibt auch noch Verbindungen mit einem Rauchmelder beispielsweise. Das ist also eine schöne Sache. Zum Beispiel wird ein Rauchmelder ausgelöst. Ja, natürlich muss das ein Alexa-fähiger Rauchmelder sein, logischerweise, ja. Aber wenn dann eben von dort ein Alarm kommt, dann werdet ihr ebenfalls benachrichtigt und so weiter. Das alles funktioniert noch nicht, weil es die Guard-Setting eben bei uns noch nicht gibt. Da muss Amazon ein bisschen Druck machen jetzt und das endlich bei uns auch rausbringen. Gerade sowas, ja, finde ich einfach deprimierend, dass das eben nicht hier zeitnah auch bei uns umgesetzt wird. Ja. Und was ich auch schlimm finde, ja, bei uns geht immer noch nicht auf dem Echo das Talk Like Pikachu. Ja, diese Erwartung. Ich finde es echt zum, ja, also wirklich. Ah! Pikachu! HTC-Telefone vom Verkauf in Großbritannien ausgeschlossen. Ein Patentrechteverwerter hat, aus Deutschland auch noch, um Himmels Willen. Die sagen jetzt bestimmt: The Germans are coming! Die haben tatsächlich HTC, unter anderem HTC, bedroht, weil sie angeblich Patente verletzen. Hat jetzt, sie hat jetzt erstmal den Verkauf von sämtlichen Geräten gestoppt in Großbritannien. Vodafone, die angeblich auch ein Patent verletzen, will sich allerdings zur Wehr setzen gegen diesen Patentverwerter. Ja, und hat angekündigt, sie wollen alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen und sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln wehren dagegen. Ja, gut so, Vodafone. Let's go. Gut. Kein Bedarf, mich da jetzt drüber aufzuregen. Ja, kennen wir ja schon. Nur ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet es mir, dass dieser Patentverwerter aus Deutschland kommt. Ich dachte eigentlich, sowas wäre bei uns rechtlich strittig und deswegen wäre Deutschland nicht so das geeignete Land für einen Patentroll. Aber vielleicht muss da auch mal nachgeguckt werden. Das wäre doch mal was. Das wäre doch mal eine vernünftige Gesetzesänderung. Ja. Dass man, wenn man Gesetze macht, die gegen solche Machenschaften da vor sich gehen. Xiaomi 9T Pro startet in Europa. Jawohl, und zwar gibt's das Teil dann ab 429 Euro. Natürlich müsst ihr, wenn ihr eine gute Ausstattung haben wollt, auch ein bisschen mehr drauflegen. Beispielsweise die Version mit 6 GB RAM. Nein, Entschuldigung, damit ich jetzt nicht durcheinander komme. 6 GB RAM und 128 GB Storage für 479 Euro. Ja, und naja, man sieht es da schon für so ein asiatisches Gerät, dass das natürlich in Richtung Midrange angesiedelt ist. Aber 48 Megapixel Kamera. 4K Videorecording, 6,4 Zoll Touchscreen mit Gorilla Glass und natürlich Dual-SIM, ja, ist es schon ein gutes Angebot, würde ich sagen, für den Preis. Zwar nicht überragend, also da gibt es von Honor momentan eben sogar noch Besseres für weniger Geld, aber trotzdem ist es eins der guten Angebote, würde ich sagen. Klinkensteckeranschluss, Bluetooth 5.0, NFC, 4000 mAh Akku und 27 Watt Fast Charging. Hört sich doch alles gar nicht so schlecht an. Ab sofort jedenfalls erhältlich in Europa. Das LG G8X ThinQ, da gibt es erste Infos darüber. Ja, LG, ja, ich gebe noch nicht auf, Leute, LG, warum nicht? Ja, ein In-Display-Fingerprints-Sensor, um den maximalen Bildschirm auszunutzen, ja, die maximale Bildschirmgröße. Bei 6,2 Zoll ist es auch dringend notwendig, damit gehört es ja schon fast zu den kleinen bei den neuen Flaggschiffen. Ja. Und das Gerät soll auf der IFA vorgestellt werden. Wie gesagt, so ein paar kleine Sachen sind eben durchgesickert, beispielsweise, dass eben ein In-Display-Fingerprint-Sensor vorhanden ist und auch einen Snapdragon 855 Prozessor drin hat. Spannend daran ist kein 855 Plus, sondern der normale. Okay. Ja, 6,2 Zoll habe ich schon gesagt. 6 GB RAM wird erwartet. Das ist allerdings noch nicht ganz sicher. Es wird erwartet, dass so viel drin ist, Minimum. Da wird es sicherlich auch, und ich hoffe auch noch, dass es eine Version gibt mit 8 GB RAM. Das sollte eigentlich ein modernes Smartphone schon haben. Aber da haben wir eben die Probleme. Das größte Problem wird allerdings eins sein, was noch nicht bekannt ist, oder das sein, was noch nicht bekannt ist, nämlich der Preis, wie immer bei dem LG. Da kann man nur hoffen, dass es diesmal einen Paukenschlag gibt und die gelernt haben, ja, dass sie jetzt endlich mal ein Gerät rausbringen, das auch preis-leistungsmäßig gut ist. Preis-leistungsmäßig gut, wenn auch nicht ganz billig, wird sicherlich wieder das neue Mate 30 und Mate 30 Pro sein. Da ist jetzt ein Datum aufgetaucht, noch ist nicht 100% sicher, ob das tatsächlich feststeht, allerdings wird mit einer offiziellen Bestätigung bald gerechnet. Am 19. September soll es soweit sein. Da soll das Mate 30 und Mate 30 Pro auf den Markt kommen. Und viel wird gemunkelt, viel wird erwartet. Angeblich soll jetzt doch ein ganz neuer HiSilicon Kirin 990 Prozessor eingebaut werden. Das ist interessant. Alle haben eigentlich mit dem Kirin 985 gerechnet, der auch schon sehr performant ist. Aber der 990er, ja, viel weiß man noch nicht darüber, ehrlich gesagt. Ich gehe davon aus, dass er schneller ist, ja. Aber muss man erstmal abwarten, ja. Das Mate 30 Pro soll mit einem 6,7 Zoll AMOLED-Display ausgestattet werden, einer 90 Hertz Bildwiederholfrequenzrate. Auch das scheint jetzt mittlerweile bei den High-End-Flagships Standard zu sein, also nichts mehr Besonderes. Ob man es braucht, weiß ich nicht. Aber alles andere stimmt ja auch und dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn man es hat. Mit dem Design ist es noch nicht so hundertprozentig sicher, deswegen hat man hier jetzt mal kein Fantasiebild gemacht, man hat nur mal eine Rückseite einer Schale gesehen und da sieht man relativ kleine Kameraöffnungen als Schlitz. Erstmal könnte man denken, aber das wird es wohl nicht sein, denn da muss was anderes sein. Denn die Kameraöffnung wird wohl das Runde in der Mitte sein, ja, was dort zu sehen ist auf dieser Schale. Ich glaube kaum, dass dort ein Fingerprint-Sensor ist, denn auch der Vorgänger hatte dort schon keinen Fingerprint-Sensor mehr. Und deswegen darf man gespannt sein, was da drin ist. Auch hier wird gemunkelt, dass das Pro mit zwei 40-Megapixel-Sensoren ausgestattet ist und eine 8-Megapixel-Telefotolinse. Übrigens habe ich die Woche was gehört im Android Central Podcast. Da ist jemand gewesen, der Jerry Hilton-Brand, den ich eigentlich sehr schätze, weil er eigentlich technisch sehr viel auf dem Kasten hat, aber der hat sich da ein bisschen verrannt, was die Kameratechnologien anbetrifft. Da merkt man vielleicht, dass er mit den Kameras oder mit Kamera, mit Fotografien nicht ganz so viel anzufangen weiß. Denn die technischen Daten auf dem Papier, es ist nämlich nicht immer aussagekräftig, was Fotografie und Kameras betrifft, denn er meinte, warum macht man nicht einfach einen, er ist dafür, dass es nur ein Single-Kamera gibt mit einem super genialen Sensor und er konnte auch nicht von seinen Kollegen belehrt werden, die da auch massiv dagegen vorgegangen sind, ja, und sich dagegen gewehrt haben, gegen diese Aussage. Ein Mega-Chip. Und da könnte man ja dann reinzoomen und alles, ja. Also so einfach ist es natürlich nicht. Ein echter optischer Zoom ist immer besser als ein Zoom, den man elektronisch macht. Da kann noch so viel Megapixel vorhanden sein. Man kann da nicht alle Effekte aufwiegen. Deswegen ist ein optischer Zoom, der mit einer Linse gemacht wird, immer besser als ein elektronischer Zoom. Da kann die Software und die AI noch so gut sein. Ja. Es ist nun mal so, es gibt, die Physik hat seine Grenzen. Wenn man natürlich sagt, okay, ich mache hier Fantasiebilder, die nur noch von der AI gestaltet werden, das geht aber ganz schnell in die Hose. Und selbst das ist dann eben meistens von der Qualität her, von der Schärfe her nicht deutlich. Das kann man immer wieder ganz deutlich sehen, wenn ihr ein Bild quasi, ihr habt zum Beispiel einen 48-Megapixel-Chip, dann macht ihr entsprechend damit ein 12-Megapixel-Foto mit vierfach Zoom, ja, und wenn ihr das Fach dann vergleicht mit einem vierfach optischen Zoom, ja, da können die Megapixel sogar noch weniger sein, ihr werdet ganz schnell feststellen, das ist nicht so gut wie die optische Version. Definitiv nicht. Wesentlich weniger Details. Schärfe geht verloren. Farben gehen verloren teilweise auch. Ja. So einfach ist es eben mal nicht. Gut, so mit ist natürlich das Mate 30 Pro mit den verschiedenen Kameras gut gerüstet. So, jetzt komme ich mal zu der Line-Community. Da war ja wieder was los. Die interessantesten Sachen habe ich mal zusammengefasst. Ja, ich habe was gepostet hier. Die gefühlteste 100. Serie in Japan, bei denen gezeigt wird, wie Line in Japan, ja, das neue Telefon ist, das neue, die neue und alte SMS, die neue E-Mail, die neue Schufa und das neue alles ist, ja. Aber es ist auch kein Wunder, bei 94% Marktdurchdringung, ja, das sind weit, weit über 70% von der kompletten Bevölkerung. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Haben bei uns überhaupt so viele Leute Telefon? Ich weiß nicht. Also pro Person, ja. Normalerweise ist es ja ein Telefon in einem Haus, ein Festnetzanschluss, ne? Also ich weiß nicht, ist jedenfalls fantastisch, ne? Auf die Bevölkerung, ja, irre. Und das heißt, jeder hat Line im Prinzip und somit kann natürlich dort ein richtiges Business geben über Line. Man kann alles machen über Line und deswegen ist es immer wieder faszinierend für mich, wenn ich dort, egal ob jetzt Anime-Serien oder Realserien aus Japan sehe, die dann einfach mit Begriffen wie ich schicke dem mal eine Line, ja, oder ich line dich an, ja, das ist, also wenn so ein Mädel das sagt, ja, dann könnte man falsche Ideen kommen, ich line dich an, ne, okay, aber ist schon eine geniale Sache und es freut mich immer wieder, das zu sehen. Line rules. Okay, dann, was hatten wir noch? Moment. Was war denn hier noch so interessant? Ach ja, genau, das Harmony RS hat natürlich auch hier für Aussagen gesorgt. Der Chris hat da einen Bericht gepostet über dieses neue System Harmony RS, das da eben vorgestellt wurde. Der Andi schreibt, dann verstehe nicht ganz, ist das so eine Art Betriebssystem-Streaming à la Stadia, so wie in der Serie The Expanse? Seltsam, dass sie einen neuen Kernel schreiben. Also, das wäre natürlich, als du das Triggerwort Expanse geschrieben hast, ja, da hat es natürlich gleich in den Finger gejuckt, ne? Ich bin sofort auf den Artikel gestürmt und habe da die Informationen eingesaugt. Aber nee, das ist leider nur so Marketing-Gewäsch. Ja, also das ist ein eigenes normales Betriebssystem, nur dass eben die Serverdienste dann eben bei Huawei liegen statt bei Google. Ja, und damit sind eben die Background-Dienste gemeint, wie zum Beispiel die Notifications, Channels und Ähnliches. Ja, und die APIs beispielsweise, ja, Updates und so weiter und so weiter. Ja, das muss ja alles dann auf Huawei gelegt werden und die wollen das dann etwas flexibler machen, sagen sie, aber wie gesagt, das ist Marketing-Gewäsch. Ja. Schade eigentlich. So ein Betriebssystem à la The Expanse, ich bin an Bord. Das KISS-Pokémon hat der Chris gepostet. Lustig. Hat mich ja ein bisschen richtig auslachen hier. Ich habe am Boden gelegen fast vor Lachen. Ja, Wahnsinn. Denn eine gewisse Ähnlichkeit ist natürlich vorhanden. Ja, von Gene Simmons. Der nimmt das allerdings mit Humor und findet es ganz cool. Ja, warum nicht? Ja, das interessant, wie Simmons immer bei solchen Sachen reagiert, ne? Andere hätten jetzt da Nintendo oder was weiß ich wieder verklagt, ja, und hätten probiert, da Kohle rauszuholen. Der holt auch seine Kohle damit raus. Nämlich jetzt ist KISS wieder im Gespräch. So sieht's aus. Er hält ja an KISS immer noch fest. Und das ist sein Baby. Und da weiß er natürlich, dass jedes Wort über KISS wieder gut ist für ihn. Hm? Obstagoon heißt das Pokémon jedenfalls im Englischen. Keine Ahnung, wie es in der deutschen Version heißt. Ja, und die Zunge, die Kriegsbemalung, möchte man fast sagen, ja, ist dann doch schon ein bisschen ähnlich. Lustig, finde ich ganz schön. Okay, was war noch? Der Spike hat dann auch gefragt, ob es eine Line-Version für Windows gibt. Ja, das gibt's für Line. Oder für Windows gibt es eine Line-Version. Es gibt auch ein Plugin für den Chrome-Browser beispielsweise. Ja. Und ja, da muss man sich darüber anmelden, über die App natürlich, ganz klar, zumindest einmal. Und damit kann man dann auch loslegen. Dann Honor Play bekommt das EMUI 9.1. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo das war. Wer hat das geschrieben? Moment. Na? Jetzt finde ich es nicht. Ich bin schon wieder bei den Beiträgen von letztes. Ich mein, war das der? Ja. Wo ist das dann? Mensch, ich habe hier Probleme beim Suchen. Gibt's das? Hei, hei, hei. Bin wieder zu weit. Da ist es. Der Mario hat das geschrieben. So, ich muss es doch sagen, wer das geschrieben hat. Genau. Das Honor Play hat jetzt auch das EMUI bei ihm bekommen und damit legt hier wieder Honor richtig vor. Ja? Und die wollen wohl echt allen Zweiflern jetzt zeigen, das habe ich auch im Kommentar geschrieben, die Honor und Huawei-Geräte sind momentan die am besten geupdatesten Geräte überhaupt, außer den Google-Geräten noch. Wahnsinn Respekt an Huawei, was die da machen. Die zeigen es den Leuten hier von wegen, ne? Probleme mit Updates. Ja, von wegen, es gibt keine Probleme mit Updates, wir sind die Besten bei Updates. Und das Update hat auch geklappt bei Mario, schreibt, Update ist drauf, läuft alles, wie du auch im letzten Podcast erwähnt hattest, sind nun auch endlich die meisten Icons im gleichen Design, jawohl. Ich habe jetzt erst gedacht, da wurde was geändert, also das Design wurde geändert, aber das stimmte gar nicht, sondern jetzt waren endlich mal die meisten Icons in diesem Design, das es schon vorher gab, ne? Das ist halt nicht ganz so einfach. Gut, zum Schluss komme ich natürlich wie immer zur App der Woche. Und diesmal ist es geworden Total Party Kill. Yeah. Ein lustiges Plattform-Knobel-Game, wenn man so will. Was ist das Besondere daran? Ja, man hat hier so eine Dreiergruppe an Protagonisten. Tja, und man kommt zu den Zielen meistens nur, wenn man den einen oder anderen opfert. Ja, so ist das, ja. Dann kommen schon komisch, skurrile, morbide Situationen zustande. Ich weiß nicht, ob die Message so gut ist, aber pfeif auf die Message, das Spiel ist gut. Ja. Die Grafik ist definitiv in so einer 16-Bit, vielleicht 8-Bit, ja, sag mal, 16-Bit-Grafik, ja, gehalten, pixelig. Das muss man natürlich mögen. Wer das nicht mag, dem wird dieses Spiel auch sicherlich nicht gefallen. Der Sound ist jetzt nicht unbedingt das Highlight, aber passend zum Game. Was richtig schön ist, sind dann eben die Rätsel. Die sind teilweise sehr, sehr knackig. Und vor allem muss man dann auch tatsächlich oftmals sehr doll nachdenken, weil es nicht nicht grundsätzlich im Blut liegt, Teamkameraden zu opfern, um eine Aufgabe zu erledigen, sondern es heißt ja immer, man muss alles seine Teamkameraden durchkriegen. Also für alle ist das nicht die geeignete Sache. Ja, stellt euch mal vor, ne, da gibt es doch diese, ja genau, die US Marines, ja, niemand wird zurückgelassen. Das ist genau das Gegenteil. Alle werden zurückgelassen, Hauptsache man kommt zum Ziel, fertig. Also richtig gemein, ja. Und deswegen muss man auch manchmal total um die Ecke denken, um zu einer Lösung überhaupt zu kommen, weil man instinktiv erstmal nicht dran denkt. wenn ihr doch immer daran denkt, das Spiel super einfach für euch ist, dann würde ich mir vielleicht mal Gedanken machen, ja, was ist falsch mit euch? Jedenfalls, Total Party Kill ist nicht falsch. Das Spiel ist kostenlos im Play Store zu bekommen, hat natürlich Werbung drin und In-App-Purchases, ja, ist ja klar, ne, üblich. Die Werbung allerdings, muss ich sagen, das ist ein kleiner Wermutstropfen. Wäre fast deswegen nicht App der Woche geworden. Die Werbung trifft teilweise ziemlich heftig ein und häufig, so dass ihr, also dass man schon sagen muss, ein vernünftiges Spiel gibt es nur, wenn ihr euch das freischaltet, dass ihr das also ohne Werbung spielen könnt und eben damit die, ich glaube, 5,49 kostet es, in-App freischaltet. Und dann lohnt sich das Ganze auch deutlich mehr. Was gibt's noch darüber zu sagen? Ja, eigentlich nichts. Ressourcenschonend ist es einigermaßen und ja, Dauerspaß garantiert, viele Levels. Kommt aus Finnland, das Game. Vielleicht deswegen dieser morbide Humor. Aber das ist genau das, was auch das Flair von dem Spiel ausmacht und irgendwie lustig ist auch, wenn man das mit ein bisschen Sarkasmus sieht. Ja, genau. Also Total Party Kill im App Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Die Line-Community steht euch bereit. Den Line Messenger könnt ihr ebenfalls im App Store bekommen. Link findet ihr in den Shownotes. Die Shownotes findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Bitte immer in die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders. Ja, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And coins rule that world.